ist Hype, was ist real? Was für Sprite voller Lean? Warum den Neid sich verdienen? Ob sie Zeit lieber besser, jeder Tag ist nur geliehen. Auf einmal weiß jeder, was gut ist, aber nicht, wann genug ist. Wen kümmert das T-Shirt von Prada, die Sneakers von Balenciaga? Sieht man nicht mehr, wenn der Sackdeckel zugeht. Und wieder lieg ich wach, denk zu viel nach, wie die Zeit wieder rast. Denn sie ist alles, was ich hab. Die Odema am Handgelenk funkelt wie die Sterne. Die Scheine auf dem Konto stapeln sich zu hohen Bergen. Zerschneiden jede Freundschaft wie ein Haufen voller Scherben. Doch dabei sind die Millionen für meinen Sohn, wenn ich sterbe. Zu viel Schnaps im Glas. Wieder wird die Nacht zum Tag. Wieder wird der Tag zur Nacht. Wieder lieg ich wach. Zu viele Jahre in den Knochen. Zu wenig Tage für die Woche. Es ist der Hustle, der mich munter macht. Alles zieht an mir vorbei wie im Sekundenschlag. Ackern bis wir Wunden haben. Doch sind Gefühl nur eine Minute da. Schicke Karre, schickere Damenblei. Auch irgendwann Vergangenheit. Hab so viel Zeit mit Partys verschwendet, dass ich frage, wo die Jahre jetzt hin sind. Also bitte sieh mich nicht so an, denn die Zeit ändert vieles auf mich. Kann ich bleiben, aber bleib wie ich bin. Einsam wie ich kam, geh ich einsam dahin. Zu viel Schnaps im Glas. Wieder wird die Nacht zum Tag. Wieder wird der Tag zur Nacht. Wieder lieg ich wach. Zu viele Jahre in den Knochen. Zu wenig Tage für die Woche.